wir nicht verdient konnten, was wir verdienten, verloren. Das haben wir nicht verdient, weil wir mit unseren Spekulationen nichts verdient haben, sondern im Gegenteil das Kapital der gesamten Familie verspielt, an der Börse verspielt, an unsere gesamte Familie den Tod verdient. Weg also mit der Familie! Weg! Weg! Weg! Umsonst verspielt man nicht das Geld der gesamten Familie. Auch der Mörder, der Kern der ganzen Sache, die missglückt aber auch nicht. Die missglücken die Börsengeschäfte allerdings schon. Alles missglückt. 300.000 Euro angelegt, angehäuft die Anliegen, angehäuft das Links, die guten Anlagen, alle weg, futsch. Das hätte unendliche Traurigkeit für die Familie gebracht, ist ja klar. Der hält weg mit der Familie, hinterher dem Geld, dem Verlorenen. Fort mit der Familie, sie soll den Weg des Geldes gehen, sie soll den Weg eines Irdischen gehen. Fort, weg, eins nach dem anderen, eins hinter dem anderen, dem Verlust.